Während meines Kieler Aufenthaltes besuchte ich einige Male den mir bekannten Generalfeldmarschall Grafen Waldersee, damals kommandierender General des 9. Armeekorps in Altona. Bei einem dieser Besuche erzählte ich Waldersee von meinem noch unbefriedigten Anspruch auf eine Audienz. Hoffnungen auf sie hatte ich durch das, was ich inzwischen über Zentrumseinflüsse beim Kaiser gehört hatte, längst aufgegeben. Aber ich wollte nun einmal nicht so beiseite geworfen werden. Mein durch das kaiserliche Wort begründetes Recht auf die Audienz wollte ich anerkannt sehen. Waldersee sagte mit entsprechendem Gesichtsausdrucke: »Ja, ja, der Fuchs Lucanus«, und machte mir den Vorschlag, ich solle ihm einen Immediatbesuch an den Kaiser geben, der Kaiser komme in den nächsten Tagen zur Besichtigung nach Altona und frühstücke bei ihm. In einem günstigen Moment werde er dem Kaiser das Immediatgesuch überreichen und es befürworten. Dann haben wir Lucanus ausgeschaltet. Am Schreibtische Waldersees schrieb ich das Immediatgesuch und erhielt nach einiger Zeit vom Waldersee die Mitteilung, alles ist nach Wunsch gegangen, hoffentlich kommen Sie jetzt zu Ihrer Audienz. Wieder vergingen Wochen. Da, Ende Januar 1896, als ich an Influenza erkrankt zu Bett lag, erhielt ich ein vom Oberhofmarschall Grafen Eulenburg unterzeichnetes Telegramm aus dem neuen Palais, worin ich aufgefordert wurde, morgen um 11 Uhr zur Audienz zu kommen. Ein Hofwagen werde mich im Wildpark abholen. Zuerst wollte ich meines elenden Zustands wegen abtelegrafieren, dann aber dachte ich, die Gelegenheit kommt nicht wieder, und so erschien ich mit über 38 Grad Fiebertemperatur pünktlich im neuen Palais, ohne zu bedenken, dass ich den Kaiser einer Ansteckungsgefahr aussetzte. Lucanus führte mich zum Kaiser und blieb während der weit über eine Stunde währenden Audienz gegenwärtig. Der Kaiser empfing mich sehr gnädig. Nach einer teilnehmenden Frage nach dem Befinden meiner Frau, die in der Olshausenschen Klinik lag, eröffnete er das Gespräch mit dem Satze: »Ich habe Sie zu mir gebeten, um Ihre Ansicht zu hören über das Verhalten meiner Regierung zum Zentrum.« Den Inhalt des Gespräches gebe ich natürlich nicht wieder. Interessante Einblicke in die Psyche des Kaisers und in öffentliche Verhältnisse konnte ich tun. Von Persönlichem, von Staatsanstellung, vom Versprechen, meine Angelegenheit in seine Finger zu nehmen und so weiter, war aber nicht mehr die Rede. Nur ganz zum Schlusse, als er mich freundlich verabschiedete, sagte der Kaiser: »Das andere wird Ihnen Lucanus sagen.« Nach der Audienz erklärte ich aber Herrn von Lucanus, dass ich auf das andere, was er mir zu sagen habe, wenig Wert lege. Lediglich, um dem Wunsche des Kaisers zu entsprechen, würde ich wegen des anderen zu ihm kommen. Bei der dann stattfindenden Unterredung mit Lucanus lehnte ich seine Vorschläge, die so gut wie nichts Greifbares enthielten, sehr kurz ab. Landratsposten oder Ähnliches wäre unmöglich geworden, es stände aber nichts im Wege, dass ich in Frankfurt an der Oder als Referendar wieder in den Staatsdienst trete. Bald darauf teilte mir ein Eingeweihter mit, das Zentrum habe dem Kriegsminister erklärt, falls ich eine Staatsanstellung erhielte, werde es geschlossen gegen die nächste Marinevorlage stimmen. Und als der Minister dies dem Kaiser berichtete, fiel das Wort: »Wenn die Sache so steht, lasse ich den Mann fallen.« Den Fingern seiner Majestät, die mich nach der kaiserlichen Verheißung halten und weiterführen sollten, war ich und meine Angelegenheit also entglitten. Zentrumsdruck hatte die kaiserliche Hand zum Loslassen bestimmt. Gewiss war es nicht die Bedeutung meiner Person, die das Zentrum zu solcher Stellungnahme veranlasste. Es war ein Grundsatz, den es durchfocht. Ein Rebell gegen die römische Kirche darf in Preußen nichts werden. Dabei tritt das Zentrum aber mit Emphase für bürgerliche Toleranz und Parität ein. Ein guter Bekannter aus dem Kultusministerium, der verstorbene Graf Andreas Bernstorff, hatte mir den Gedanken nahegelegt, die akademische Laufbahn zu ergreifen und mich als Privatdozent für Kirchengeschichte an der Berliner oder einer anderen preußischen Universität niederzulassen. Er vermittelte eine Unterredung mit dem Kultusminister D. Bosse. Bosse empfing mich mit überfließender Liebenswürdigkeit. Das wäre eine ausgezeichnete Idee, sie entspräche ganz seinen eigenen Wünschen und so weiter und so weiter. Aber die notwendig zu nehmende Rücksicht auf das mächtige Zentrum mache die Ausführung des schönen Planes leider unmöglich. Welchen Sturm würde das Zentrum nicht im Abgeordnetenhauses erregen, wenn ich in Ihre Anstellung als Privatdozent einwilligen oder Sie gar befürworten würde? Diese Angstmeierei ließ mir die Galle überlaufen. Ich stand auf und verabschiedete mich mit den Worten: Exzellenz, ich habe es bis heute nicht für möglich gehalten, dass ein Minister des paritätischen Preußen sich so beugt vor der Truppe Roms. In Preußen waren mir also die Staatstüren geschlossen. Standen sie im Reiche für mich offen? Ein Gesuch beim Reichskanzler Fürsten Hohenlohe um Aufnahme in den diplomatischen Dienst erfuhr höfliche Ablehnung. Das sind so einige Erinnerungen aus der schweren Zeit meiner Rebellion gegen die Kirche, deren Arm lang ist. Sie fallen in dieselbe Zeit, da ich vom Auswärtigen Amte aus gewarnt wurde, nur mehr im Dunkeln und unter großer Vorsicht ins Auswärtige Amt zu kommen. Ich besuchte dort öfter einen vortragenden Rat, denn das Zentrum lasse meinen Verkehr und meine Wege durch Detektive überwachen.